Paragraph 27, Übung 2. Eine Gruppe von Schülern machte an einem Mittwochabend eine Party. Am nächsten Morgen sind sie alle nicht rechtzeitig zum Unterricht gekommen. Und jeder hatte eine andere Ausrede. Bilden Sie Sätze mit weil nach folgendem Beispiel. A hat Kopfschmerzen. A ist nicht gekommen, weil er Kopfschmerzen hat. Jetzt sind Sie an der Reihe. B. Der Autobus hatte eine Panne. B ist nicht gekommen, weil der Autobus eine Panne hatte. C. Der Wecker hat nicht geklingelt. C ist nicht gekommen, weil der Wecker nicht geklingelt hat. D. Die Straßenbahn war stehen geblieben. D ist nicht gekommen, weil die Straßenbahn stehen geblieben war. E. Der Zug hatte Verspätung. E ist nicht gekommen, weil der Zug Verspätung hatte. F. Die Mutter hat verschlafen. F ist nicht gekommen, weil die Mutter verschlafen hat. G. Das Motorrad ist nicht angesprungen. G ist nicht gekommen, weil das Motorrad nicht angesprungen ist. H. Die Straße war wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt. H ist nicht gekommen, weil die Straße wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt war. I. Er musste seinen Bruder ins Krankenhaus fahren. I ist nicht gekommen, weil er seinen Bruder ins Krankenhaus fahren musste. J. Sie ist in den falschen Bus gestiegen. J ist nicht gekommen, weil sie in den falschen Bus gestiegen ist.